Ihr hört Schramatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 50 mit Eddie Fontaine, Rick Zeitsch, Roland Alfonso, Tommy McCook, Charlie Barnett, Jimmy Witherspoon, Eddie Boyd, Fleetwood Mac, Otis Spann, Johnny Parker, Chuck Carbo, The Spiders, Johnny Guitar Watson, Al Cayola und Don Amone, Johnny Otis, The African Music Machine und Chuck Berry. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so, so pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Warsaw, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip, Jack, and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Winona, Kingsman, Moscow, San Bernardino. Won't you get hip to that kindly tip, Jack, and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Trying hard to make her mine. Someday the wind will blow, the sun will shape but the leaves on the trees. She locked my heart and threw away the key. There's nothing shaking but the leaves on the trees. Shaking but the leaves on the trees. She's got a way that makes me act like a fool. Spends my money then she plays me cruel. I'm begging for her kisses on bended knees. Why don't you give me some loving, baby, please, please, please. But I keep trying hard to make her mine. Someday the wind will blow, the sun will shine. Until that time she puts my heart. Shaking but the leaves on the trees. And nothing shaking but the leaves on the trees. Was Bobby Troup von den Versionen seines komponierten Liedes Route 66 hielt, wissen wir. Er hielt die vom Originalinterpreten Nat King Cole gesungene für die beste, während er die von den britischen Beatbands und Rockbands überhaupt ohne Ausnahme als misslungen einstufte. Ob Chuck Berrys Version, der ja selbst ein großer Nat King Cole-Fan war, bei ihm Gnade gefunden hätte oder hatte, weiß ich nicht. Der Sänger Eddie Fontaine ist im Grunde hauptsächlich für drei Dinge bekannt. Erstens seiner Mitwirkung in dem Film The Girl Can't Help It aus dem Jahre 1956. Zweitens seiner Single Ain't Nothing Shaken Like the Leaves on the Tree von 1958. Und drittens, dass die Beatles eben genau diesen Titel in ihren Anfangstagen im Repertoire hatten und man das nachhören kann auf der Live-Platte aus dem Star Club und einer späteren BBC-Session jeweils mit George Harrison als Vokalisten. Rick Zeisch ist zwar kein besonders bekannter Fingerstyle-Gitarrist, aber ihm ist 2018 ein schönes Medley der Beatles-Melodien Day Tripper, I Feel Fine, She's a Woman gelungen. Interessant ist, dass Rick Zeisch hier sowohl Daytripper als auch I Feel Fine ausgewählt hatte, weil ja beide Stücke laut John Lennon von Bobby Parkers Watch Your Step inspiriert wurden. als sich die Skatellites 1965 erstmalig auflösten, gründeten deren Tenorsaxophonisten jeweils eigene Bands. Zwei Beispiele dafür sind Roland Alfonsos Phoenix City und Tommy Max Cooks Continental. Das dritte Lied im Bunde ist vom Tenorsaxophonisten und Orchesterleiter Charlie Barnett, Cherokee, und das wurde bereits 1939 aufgenommen. Die Swingmusik war ja neben Rhythm and Blues und Soul eine der Hauptinspirationsquellen für die jamaikanischen Musiker der 50er und 60er Jahre. City. Die folgenden drei Aufnahmen präsentieren Bluesmusiker in Bandformationen, in denen sie sonst nicht anzutreffen waren. Der Rhythm and Blues-Sänger Jimmy Witherspoon spielte 1959 live auf dem Monterey Jazz Festival unter anderem mit Roy Eldridge an der Trompete, Woody Herman am Altsaxophon, Ben Webster und Coleman Hawkins an den Tenorsaxophon, Earl Hines als Pianist, Mel Lewis am Schlagzeug und dem früheren Lionel Hampton und Count Basie-Bassisten Vernon Alley. Nach When I've Been Drinkin' von Jimmy Witherspoon fordert der Pianist und Sänger Eddie Boyd, The Blues is Here to Stay aus dem Jahre 1968, mit dabei verschiedene Musiker der Band Fleetwood Mac, auch Otis Spann, lange Jahre Pianist bei Muddy Waters und Studiopianist beim Chicagoer Chess-Label, wurde bei Someday Baby von Fleetwood Mac-Musikern unterstützt, dieses Mal von den beiden Gitarristen Peter Green und Danny Kirwan. Die Rhythmusgruppe bildeten aber dieses Mal John McVie am Bass und der reguläre Otis Spann-Drummer S.P. Leary. I'm looking for a girl who ain't never been kissed, who digs ain't nobody's business, and I won't have to break my fist when I've been drinking. Yes, when I've been drinking. When I come home at night, please let me lay down and rest. When I come home, babe, I want you to put me in a rocking chair. Rock me in a place, baby. I don't care when I've been drinking. Yes, when I've been drinking. When I come home at night, please let me lay down and rest. Thank you. love you, baby. Please don't feel no grudge. The game and let you could you be your judge. Some people sit and giggle when they hear the guitar ring. If the band is playing the blues, they try to hide their face in shame. But I don't care what some people say. Play the blues with the feeling. I know the blues is here to stay. There's a new sound born in music every day. If you like the mumbo, just go ahead and have your way. I don't care what some people say. I know the blues is here to stay. Love. I'm all about summer love. Die Halbwertszeit von Film- und TV-Serien ist nicht allzu lange und somit wird deren Musik, Titelthemen und Soundtracks so und so noch schneller vergessen. John Parker schaffte zumindest mit der Titelmusik von Dallas einen Klassiker, an die sich eine gewisse Generation auch in Deutschland erinnern kann, egal ob sie nun die Serie verfolgt hatten oder nicht. Ob das John Parker auch mit der 1971er Krimiserie kennengelungen ist, wage ich mal zu bezweifeln. Wir hören einen Ausschnitt aus der Folge The Salinas Project sowie die Titelmusik von Cannon mit William Conrad in der Hauptrolle. Thank you. Sänger Chuck Carbo ist wahrscheinlich nur eingefleischten Rhythm and Blues und Soul-Fans mit dem Schwerpunkt auf New Orleans bekannt. Die Doo-Wop-Gruppe, in der er sang, The Spiders mit Witchcraft aus dem Jahre 1956, ist da etwas bekannter. Und auch die Elvis-Cover-Version, die er nahezu, also Elvis nahezu kopierte, gehört auch nicht unbedingt zu den bekanntesten Elvis-Liedern. Aus diesem Grund, aber nicht nur deshalb, sondern einfach auch, weil Chuck Carbo hörenswert ist. Zweimal nun Chuck Carbo, 1970 Can I Be Your Squeeze und 1956 mit der Doo-Wop-Gruppe The Spiders als Leadsänger Witchcraft. Darauf folgt dann Johnny Guitar Watson mit der Johnny Otis Band und You Can't Take It With You. We'll be right back. left me alone. My one desire is to try not to cry. She might come back one day by and by. My head is spinning, going round and round. My head is spinning, going round and round. Well, a witchcraft got me to keep going down and down. Für etwas Jazzgitarre, Al Caiola und Don Amone, beides Gitarristen, spielten 1960 in New York City das Album Great Pickin' ein. Daraus hören wir Skylark. Thank you. nachdem wir Johnny Otis schon als Backup-Band von Johnny Guitar Watson bei You Can't Take It With You gehört hatten, kommt jetzt Johnny Otis, der Solokünstler, der die Rock'n'Roll-Nummer Good Golly für Capitol Records 1957 einspielte. Good Golly! Good Golly! Your good loving is all I crave. African Music Machine kam genauso wenig aus Afrika, wie die Nashville Teens aus Nashville kamen. Gut, immerhin war es eine afroamerikanische Band, die aber aus Shreveport, Louisiana kam. Shreveport, die drittgrößte Stadt in Louisiana. The African Music Machine bilden den Schlusspunkt von Framats musikalischen Fundbüro mit dem Titel Tropical aus dem Jahr 1972. Ja, African Music Machine dürfte nochmal etwas unbekannter als Chuck Cabo sein, aber trotzdem natürlich hier im Fundbüro hat jeder seine Berechtigung. Egal, ob man nun globaler Superstar ist oder war oder nur ein Lokalmusiker. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Frank Matthias.